Abschnitt 5 aus Himmelsvolk. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Himmelsvolk von Waldemar Bonsels. Der Tod der Eiche. Ein wenig von der Waldwiese entfernt stand am Rand des Tals die Eiche. Sie war der älteste Baum im Land. In diesem Frühling ist sie gestorben. Man wusste es überall, weit im Umkreis. Ihre letzten Worte aus dem vergangenen Herbst rauschten in den Büschen und Bäumen des Landes als Erinnerung wieder, und nun im Frühling nahm sie Abschied. Um ihre mächtige Gestalt umher sproßte und blühte es. Ihre großen, dunklen Glieder reckten sich gewaltig über den wirren, grünen Lebenstrubel der neuen Jugend dahin, in den Himmel empor. Ihre Klage erfüllte das Land, alle Herzen. Viele hundert und wieder hundert Jahre des Lebens beschlossen sich nach einem unbegreiflichen Ratschluss, der alle in heiliger Scheu erbeben ließ. Die langen Nächte hindurch, in der Frühe und am verständlichen Tag, wehte es aus der kahlen Höhe ihrer Krone, klagend im Wind über das Land, durch den Vogelgesang dahin, durch das selige Seufzen der vom Frühling begnadeten Geschöpfe und durch das strahlende Tageslicht, das seine Macht über die Lebensgeister des alten Baums verloren hatte. Eines Tages vernahm der Elf die Klage der sterbenden Eiche im Wind und konnte sie nicht vergessen. Nun ward er gewahr, dass alle sie wussten, und seit jener Stunde zwang es ihn plötzlich, im Schreiten innezuhalten, wenn er durch den Wald ging, um zu lauschen, ob durch die Lebensmelodien der lebendigen Bäume wieder diese Klage dränge, die den ganzen Wald erfüllt hatte. Und er vernahm die Töne und erschauerte. Sie erklangen so heimlich, dass sein Gemüt in der Erkenntnis erzitterte, dass diese bescheidenen Wehlaute eine so stille Wildheit zu bergen vermochten und dass Geduld so schmerzhaft sein könne. Da ging er der Stimme nach, um den sterbenden Baum zu finden. Wie es zum Herzen griff. Er sah eine Blume, die zu blühen anfing, den Tau trinken. In der Erwartung ihrer Sonne sangen alle Vögel. Da warf er sich ins Moos und lauschte. Seit jener Stunde trieb es ihn wieder und wieder herzu, am Tag, in der Nacht, immer wieder zog es ihn an diesen Waldort ohne Schatten, wo die große Eiche stand. Rings der Himmel über ihm war wie mit Sterben angefüllt, und die Seele des Elfen füllte sich mit dieser Schwermut des Scheidens vom Leben, wie ein Becher mit Wein. Er verstand den Baum. »Es ist kalt«, rief er einmal des Nachts, »der große Wald ist leer, ich sehe hin und zurück, zurück und hin, schaue, forsche und suche und bin doch allein. Ich erinnere mich, ich träume und bin doch allein. Der Mond leuchtet hell, wenn seine Strahlen die Erde erreichen, scheint mir die Welt ohne Elend, ohne Schmerz, alles und alle erscheinen mir sanft. Er bringt helle Tücher, als wollte er mich vor dem schützen, was kommen soll, als wollte er mich erwärmen. Und ich fühle wieder wie durstige Pflanzen, die sich öffnen und zu blühen anfangen. Enttäusche ich euch jetzt, weil ich dürr und kahl dastehe? Ihr habt mich grün gesehen. Ich gab der Erde Schatten, den Vögeln Ruhe und den Tieren Früchte. Ich habe die Blicke entzückt, und nun liebt ihr mich weniger, weil ich es nicht vermag? Müsst ihr nicht stets an jene Zeit denken, wo ihr mich anders saht? Ihr denkt nicht mehr daran, meine Klage erniedrigt mich. Nun fühle ich zum ersten Mal, dass mein irdisches Gefühl mich von der Welt trennt. Einst erzählte ich, ich teilte das Neue, das Leben den Blumen, den Bäumen mit. Dort oben liebkoste mich der Wind, als wollte er zu mir sagen, du hast nicht Unrecht. Da wusste ich, dass mein irdisches Gefühl mich mit der Welt verband. Ich rief, nehmt mich nur auf, lasst mich euer Teil sein, ein Glied eurer reichen Familie. Ich fühlte die Welt und vereinte mich mit ihr und wurde zum ersten Mal mündig. Alles tönte in mir und mein Herz strömte über. O, wie ich der Erde verschuldet bin, wie kein Wesen vor mir. Der Blumenelf lag im Moosgrund und lauschte der Klage. Er begriff die Wirklichkeit des Todes und erbebte. aber er vermochte seine Sinne nicht vom Sterben des Baumes abzuwenden. Da hörte er wieder die alte Stimme über sich im Wind. »Es forscht ohne Aufhör in mir und will doch von nichts wissen. Meine Wurzeln werden vom Wasser berieselt, das alle Pflanzen zu neuem Sprossen ernährt. Ich fürchte mich vor dem Tage, die Sonne, die mein Blut beeinflusst hat, emporzudrängen, blendet mich nun. Wie lockt mich die Weite, die ich lange ohne Begehren im Bild erblickt habe? Wo sind die Tiere? Ich höre nur die Vögel. Und doch ist alles Weite so nah, so möglich geworden. Mein Herz war einst in der Sonne so weit offen, dass es nicht nur sich selber trug und ahnte, sondern die ganze Welt. Da wusste ich die Wahrheit über mich. Nun umgibt es mich rings wie eine Wand, so kalt wie Eis, so durchsichtig wie Glas, so nah, dass mir ist, als spiegelte ich mich wieder. Sie macht die Seele zum Verbrennen durstig, und ich fühle Angst. Lebt wohl!« Da drückte der Elf erzitternd sein Herz fest, fest an die Erde, die Auferstehung und Vermoderungen in sich barg und einem herben Geruch von Harz ausströmte. Ihm war, als durchdränge dieser Geruch seinen vergänglichen Leib. Er schloss seine Augen und schwieg, denn es redete mit vielen Stimmen zu ihm, die wie eine Stimme waren. Ende von Abschnitt 5.